Hallo und guten Tag auch heute auf unserem philosophischen Sofa. Unserem Sofa heißt, ich bin Vera Höger und mir gegenüber sitzt Christian Funke. Christian Funke. Hallo Christian, schön, dass du da bist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht so richtig, um was es heute geht. Ich sollte mir merken, es geht um philosophische Lebensformen. Ja. Und ich bin sehr gespannt. Ich glaube, sowas sage ich oft, gespannt und erfreut. Aber heute bin ich vor allen Dingen gespannt darauf, wie wir die nächste Stunde gestalten werden. Ja, wie werden wir die nächste Stunde gestalten? Ich dachte, wir schließen diese ersten fünf Podcasts, die wir bisher... Fünf sind das schon, ne? Ja. Meine Güte. Die bringen wir jetzt einmal, wir reflektieren mal einmal und schauen, was wir denn gelernt haben, also welche Philosophie wir kennengelernt haben. Oh je, das klingt so nach einer Prüfungssituation. Ach so. Nein, ich bin gar nicht vorbereitet. Gar nicht so. Das Ganze ist ja jetzt schon viele hundert Jahre her, dass diese Autoren, diese Menschen, die wir da kennengelernt haben, ja, gelebt haben. Und was sich irgendwie bisher herausgestellt hat, ist, dass sie auf eine ganz eigene Art philosophiert haben. Nämlich sie haben Philosophie als die Form für ihr persönliches Leben gewählt. Und das meine ich mit Philosophie als Lebensform. Ja. Für die Stoiker und für die Epikureer war zu philosophieren eine Entscheidung. Diese Entscheidung führte sie dazu, ein bestimmtes, also von anderen Lebensformen verschiedenes Leben zu führen. Geht es denn überhaupt anders? Ein Leben zu führen? Nein, ich meine, wenn man sich mit Philosophie beschäftigt, ja. Wir stecken ja noch in den Kinderschuhen, aber wenn man sich mit Philosophie beschäftigt, muss es dann nicht automatisch so sein, dass das eigene Leben formt? Ja, das stimmt natürlich. Das scheint so zu sein. Was vielleicht der Unterschied ist, und das ist jetzt so meine Frage, in welche Richtung das geht, wenn wir uns jetzt mal die Stoa angucken, aber auch die Epikureer, Stoizismus, Epikureer, dann war das ja auch ein Regelungssystem so ein bisschen unter Menschen. Also es war ja so eine ganz praktische Lebensanweisung, ein Appell, sein Leben in einer gewissen Weise zu leben. Das könnte vielleicht anders sein bei so sehr theoretischen Ansätzen in der Philosophie. Die theoretischen Ansätze, die haben natürlich nicht dieses Moment, dass sie dein Leben regeln möchten. Sie, in diesen theoretischen Ansätzen kommst du meist als Mensch auch gar nicht vor. Ja. Es geht der praktizierenden Philosophie auch gar nicht so sehr um Einsicht, wie die theoretischen Systeme der Philosophie das zum Ziel haben. Ja. Und also wir haben ja mit Sokrates und seinen Fragen begonnen und das alleine ist ja vielleicht auch schon durchaus ein Leitfaden für das eigene Leben, Dinge zu hinterfragen, wie er das gemacht hat. Und das hat sich ja in gewisser Weise auch durchgesetzt. Das ist ja durchaus noch eine Technik, die Menschen benutzen, um zu Erkenntnissen zu kommen. Die sokratische Philosophie wird heutzutage zumeist in Zusammenhängen der Selbsttransformation verwandt. Also die Methode des sokratischen Gespräches soll die Teilnehmer dazu führen, dass sie ihr Leben verändern. Auch das hat eine unmittelbare Auswirkung. Ja. Und dann geht es eben um diese beiden Philosophien, den Stoizismus und den, sagt man, Epikurismus. Ja. Und den Epikurismus. Und mich hat ja beides sehr begeistert. Das wird ja auch immer deutlich. Mich hat beides sehr begeistert. Und ich habe mich dann im Nachgang gefragt, kann das überhaupt sein, dass mich beides so begeistert? Oder müsste es so sein, dass ich sage, ja, das gefällt mir besser, weil es ja scheinbar zumindest für die damaligen Philosophen gar nicht so vereinbar war. Die standen sich ja auch durchaus gegenüber. Beide haben lange Wirkung gehabt, darüber haben wir gesprochen, darüber hast du gesprochen. die Stoiker bis heute in vielen Auswirkungen, war letztes Mal ein wirklich interessantes Thema. Aber auch die Epikureer haben ja über Jahrhunderte beeinflusst und es hat immer wieder Gruppen gegeben. Und ich meine, es gibt viele Elemente, ich finde, die sind sich gar nicht so unähnlich in beiden Philosophien. Nein, das sind sie wirklich nicht. Denn sie sind ja eigentlich Äste der sokratischen Philosophie. Sie haben sich aus so sokratischen Vorannahmen entwickelt. Und wie das so oft ist, sind die kleinen Unterschiede zwischen Verwandten, die, worum es geht, also die zum Streit führen. Ja. Es gibt aber tatsächlich zwischen beiden Systemen unvereinbare theoretische Annahmen. Ja. Die Epikureer sehen eben in der Lust, die zur Heiterkeit führt, das fundamentale Prinzip, aus welchem sie sagen, dass das das natürliche Leben ist. Denn sie würden sagen, alles Leben sucht die Lust und vermeidet den Schmerz. Während die Stoiker eben sagen, das ist nicht ganz richtig. Zwar ist die Lust als solche ein Affekt, den man durchaus wertschätzen darf, aber das, was dem Menschen am naturgemäßesten ist, ist seine Tugend zu verbessern, eine bessere Version seiner selbst zu werden. Und das kann er nur mit dem Verstand. Deshalb geht der, nach den Ansichten der Stoa, geht der Epikureer fehl in seinen Annahmen. Und sie unterscheiden sich auch in der Metaphysik, die sie annehmen. Für den Epikureer ist es alles Atome in einem leeren Raum. Und der Mensch als solcher wird nach seinem Tod nicht mehr als Seele existieren. Und die Stoiker nahmen an, dass der Kosmos ein geordnetes Ganzes ist, ein ganzer Organismus. Und einige Stoiker haben auch an die Unsterblichkeit der Seele geglaubt. Also es ist in pragmatischer Hinsicht, suchen beide die Affekte des Menschen in eine Kontrolle zu bringen, in eine Ordnung, die dazu führt, dass man ein gutes Leben führt, ein Leben, was nicht getrübt wird durch die Leidenschaften. Beiden ist auch eigen, dass sie danach streben, ein Leben der Überlegung zu führen. Also nicht ein Leben schlechthin, sondern ein überlegtes Leben. Ja. Und in beiden geht es auch darum, sich selbst zu beherrschen und Selbstkontrolle zu finden. Und das sind typische Merkmale für Lebensphilosophien. Und beide lassen auch nicht außer Acht, dass wir als Mensch zu anderen Menschen gehören. Ja, der Epikurismus anempfiehlt ja, such dir Freunde, aber bleib politisch im Verborgenen. Ja. Der Stoizismus sagt hingegen, engagiere dich im Gemeinwesen. Suche dir Freunde, aber pflege auch Feindschaften. Also politische Feindschaften, pflege auch Gegner. Denn du musst ja kommunizieren. Also die Wahrheit, und darum geht es dem Philosophen ja auch immer, ist ja etwas, was sich auch im öffentlichen Diskurs, würden wir heute sagen, findet. Was wird das denn jetzt, also eine Philosophie oder Philosophie als Lebensform zu führen heutzutage? Was bedeutet das? Das ist eine gute Frage. Das kann bedeuten, sich zu seiner eigenen Existenz zu verhalten auf überlegte Weise. Das kann auch bedeuten, dass man die Wahrheit wertschätzt und sie sucht bei allen Hindernissen und daraus folgend eben an vielem zweifelt und einen Weg geht, wo man mit anderen kommunizieren muss, um die Wahrheit zu erreichen. Es kann auch heißen, sich zu seinem eigenen Leib, zu der Existenz, die wir sind, zu seinem Körper achtsam zu verhalten. Es kann auch heißen, den eigenen Emotionen gegenüber offen zu stehen und auch dort sich selbst nicht belügen zu wollen. Es kann auch heißen, sich selbst zu einer besseren Version seiner eigenen selbst zu machen. Es kann auch heißen, sich zurückzubinden an die Ordnung des Kosmos und an die Natur und ein Leben in Harmonie mit dem übrigen Sein zu führen. Bevor ich jetzt darauf eingehe, was du alles gesagt hast, was alles eine gewisse Attraktion hat, irgendwie, ne, das, was du gesagt hast, meine ich, dass dem allen ja vorausgeht, dass man sich mit den Dingen und sich selbst auseinandersetzt, dass man seinen Verstand benutzt und dass man auch eine Entscheidung für sich trifft. Ja, das ist eine Entscheidung für sich, dem eigenen Nachdenken zu vertrauen und den Momenten der Besinnung, die man braucht, um seinen Weg zu gehen, auch im täglichen Leben nachzukommen, ihnen Platz zu geben. Dann gehe ich noch einen Schritt vor. Ich finde diesen Satz, seinem eigenen Nachdenken zu vertrauen, sehr schön. Das ist die Idee ist natürlich jetzt keine neue Idee für mich, aber der Ausdruck, den du dafür wählst, der gefällt mir sehr gut, seinem eigenen Nachdenken zu vertrauen. Um das zu tun, muss man ja schon was mitbringen. Also man muss geübt sein in etwas. Weil wir werden uns einig, das vierjährige Kind kann das nicht. Das ist überhaupt nichts gegen das vierjährige Kind. Wunderbar, 4 Jahre alt zu sein. Aber das kann seinem eigenen Nachdenken nicht vertrauen, weil es ihm an Erfahrung fehlt, an Übung im Denken etc. Also bevor dies alles einsetzt, was du eben geschildert hast, ist Voraussetzung, dass man Erfahrung und Übung im Denken hat. Weil ich kann mir nur vertrauen, es muss ja eine Grundlage haben, dieses Vertrauen. Ja. Das führt auf die Frage, was ist das Denken und wie entwickelt es sich, nicht wahr? Genau. Möchtest du deine Annahme dazu mal sagen? Also ich könnte jetzt nicht aus dem Stegreif sagen, was da eine gute oder korrekte Definition ist, weil ich tatsächlich das so konkret noch nie versucht habe, für mich zu greifen. Was mir aber sofort klar ist, dass es viel Übung und Anleitung braucht. Ich glaube nicht, dass sich so ein Denken einfach aus sich selbst heraus entwickeln kann. Nein, ich denke, so ein Denken ergibt sich einerseits daraus, dass man die logische Ordnung der allgemeinen Sprache erstmal richtig lernt, indem man ganz oft über sachliche Themen mit anderen Personen spricht. Also als Kind eine gewisse Neugier auch anerzogen bekommt, dahingehend, dass man den Erwachsenen darin folgt, wie sie im Allgemeinen die Dinge begreifen, Sachverhalte ordnen, unter allgemeinen Begriffe bringen. Und wenn man dann in der Lage ist, die Welt und sich selbst in begriffliche Ordnung darzustellen, dann kann man auch recht schnell dazu kommen, also eine Metaphysik oder eine allgemeine Theorie über die Beschaffenheit der Welt und den Menschen darin, naja, zumindest probeweise einmal anzusprechen. Finde ich auch. Also da bin ich ganz und gar bei dir. Und was ich ganz wichtig dabei finde, also ich merke so, wir graben uns immer tiefer. Ja, wir gehen in die Voraussetzung. Wir tun sowas, was die Philosophen Voraussetzungsanalyse nennen. Wir graben immer tiefer bei dem. Genau. Was ganz wichtig ist, und ist Sprache. Also ist eine Sprache zu haben, sich in einer Sprache äußern zu können. Und du hast eben gesagt, das auch in logische Zusammenhänge zu bringen. Das ist dafür für die Metaphysik, für all das Gesprochene, das Sagbare an der Philosophie, an den Abstrakter. Da kommt man mit dem Lernen der Sprache hin. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass im Sinne der praktizierenden Philosophie es auch Momente der Besinnung geben muss. Ja. Und diese Besinnung und die Einübung eines Vorsatzes etwa ist etwas, was nicht allein sprachlich ist. Es gibt da das, ja, wir würden jetzt sagen, das nicht sprachliche Moment an der Philosophie ist auch das, dass man sich darüber besinnt, einem Vorsatz auch nachzugehen, täglich zu üben, ein anderer zu werden. Aber gehört da, ich frage das einfach mal, gehört da nicht auch noch mehr zu? Kann ich in einer kleinen Kammer, ohne Kontakt zu anderen Menschen, nur vielleicht mit einem Lehrer, der mich ab und zu besucht, etwas entwickeln, was eine gelebte Philosophie ist. Das glaube ich nicht. Ich glaube, man muss einen Bezug zu dieser Welt bekommen. Und zwar einen Bezug zu mehreren unterschiedlichen Menschen, mit denen man nicht allen in gleicher Weise kommuniziert, aber von denen man Verständnis entwickelt. Und ich glaube, es ist auch wichtig, ein Verständnis im weitesten Sinne von den Dingen, die uns umgeben, zu entwickeln, damit wir unterscheiden können, damit wir überhaupt zum Beispiel so eine Entscheidung wie hin zur Natur, was immer das auch ist, wie das jetzt, ob wir jetzt den philosophischen Fachbegriff nehmen oder ob wir das nehmen, was Menschen im Allgemeinen unter Natur verstehen. Ich glaube, auch diese Anbindung ist wichtig, um eine allgemeine Einordnung zu schaffen. Ja, die Annahme, dass wir allein aus unseren Voraussetzungen und mit der Hilfe eines klugen Lehrers, so wie du das gerade gedanklich ins Absurde dargestellt hast, dass wir so uns nicht entwickeln können, ist zumindest über Jahrhunderte lang Selbstverständlichkeit gewesen. Der Individualismus, also die allgemeine Behauptung, die besagt, dass wir dass eine Gesellschaft nichts anderes ist als eine Ansammlung von autonomen, denkenden Ichen, also Individuen, ist ja eine Ideologie unserer Zeit. Was darüber hin vergessen wird, ist, dass Menschen fähig sind, in geschichtlich vermittelten Institutionen, Lebensformen und Praxisformen zu leben. Wir haben als Menschen immer schon geistig eine uns als Individuen vorgeordnete Realität. Ja. Die Sprache etwa ist eine Geistform, die Art, wie wir Sprache gebrauchen, ja. Die Art auch, wie wir Wissen in Sprache transportieren, ist etwas, wo wir als Individuen hineinwachsen. Die Art, wie wir Schuld zusprechen, die Art, wie wir andere Menschen behandeln, ist eine Geistform, nämlich die Moral, in die wir hineinwachsen. Das ist, als Kind sind wir sowas wie Lehrlinge, die einer geistigen Welt offen gegenüberstehen sollen und dort daran lernen, wie die anderen Erwachsenen das tun, standardmäßig. Und dann natürlich ein kritisches Bewusstsein, einen Eigensinn zu entwickeln, das dann noch die Selbstverständlichkeit der Erwachsenen selbst nochmal hinterfragt. Ja, und um sich ein Stück davon emanzipiert, nicht das ganz einfach richtig. Nur übernimmt. Und ich meine eben dieses Fall, das ist das Selbstverständnis von philosophischer Theorie über Jahrhunderte gewesen, dass wir keine Individuen sind, sondern Geistwesen. Und damit meine ich nicht Gespenster. Ich weiß, was du meinst, ja. Als Geistwesen eben geistige Personen, handelnde Menschen, die sich in den Geistformen der Moral, der Sitte, der Kultur, der Wissenschaft orientieren. Ja, also wir sind immer noch bei den Voraussetzungen, bei den festzusuchen. Ein Kind sollten wir also in Sprache erziehen. Wir sollten einem Kind einen Weg eröffnen, in die Geistform der Gesellschaft eigenständig einzudringen. Ja. In die Moral, in die Sitte, in die Wissenschaft, in die Kunst. Und es ist günstig, meine ich, wenn es dazu, also zu diesen Fähigkeiten, zu diesen Techniken, die es lernt, außerdem eine gewisse Breite an Wissen hat, um auszuwählen. Weil wir können ja nicht alle, ich sage das mal so platt, in unserem Leben das Rad neu erfinden. Nein, sonst würden wir immer bei Adam und Eva anfangen. Genau. Und das ist ja, und das ist jetzt nicht im Praktischen nur gemeint, sondern auch in diesen ganzen Geisteswissenschaften, philosophischen Richtungen, die es seit diesen vielen Jahren gibt. Und es tut gut, wenn man das ein oder andere nachdenkt. Ja. Im wörtlichsten Sinne. Wenn man sich hineinfallen lässt und es nachdenkt und zu sich nimmt. Und nach dem sich zu sich nehmen, entscheidet, was davon für einen gut ist oder logisch oder wünschenswert. Und man dann aber eine fundierte Haltung dazu hat. Ja. Das ist natürlich ein Ideal, der Ausbildung junger Menschen hin zum eigenen Denken und hin zu einem, zur Befähigung zur Wissenschaft oder zur Befähigung zur Philosophie, zur Befähigung, ein Leben zu führen. Aber das gefällt mir gut. Ja, diese Voraussetzungen haben wir ja teilweise institutionalisiert. Ja. Aber einige dieser Institutionen, die wir heute haben, scheinen uns doch auch ziemlich hohl zu werden oder ihren Sinn dann zu verfehlen. Vielleicht ist es auch nicht immer so klar für diejenigen, die das durchlaufen, wohin sie das führt. Ja, sicherlich nicht. Nur das ist, weil wenn man das jetzt bedenkt und sagt, das führt einen dazu, unabhängiger im Denken zu werden, emanzipiert sich Dinge ansehen zu können. Und natürlich können wir uns nicht immer von allem loslösen, was uns gegeben wird aus der vergangenen Zeit, von allen Moralvorstellungen oder von allen kulturellen Vorstellungen. Das ist mir auch klar. Aber weitestgehend die Möglichkeit zu haben, sich davon zu lösen und neu denken zu können und nicht einfach etwas zu übernehmen, dann ist das ja ein ganz wunderbares Ziel. Und es macht ja so frei, also eine größere Freiheit kann man ja im Inneren gar nicht haben. Eine sehr starke Behauptung. Ja, das ist natürlich macht dich das nicht äußerlich frei. Ne? Also vielleicht gäbe es viele, die sagen, ja, wenn ich viel Geld habe, dann bin ich frei. Oder wenn ich in einem Land lebe, wo es wenig Repressalien gibt, dann bin ich frei. Unbenommen, das sind äußere Faktoren. Aber im Inneren, und ihr merkt schon wieder, wie begeistert ich bin, kann man ja gar nicht freier werden, als dieses Wissen zu haben, die Fähigkeit, es zu benutzen und zu eigenen Haltungen zu kommen. Das ist äußerst befriedigend. Diese Haltungen, sich dann selbst zu schaffen, ist ja eigentlich der Sinn, sich zu bilden. Ja. Das Konzept der Bildung rührt ja genau daher, dass man aus Freiheit sich selbst schafft. Und dieses Schaffen von sich selbst, diese Voraussetzung, denke ich, haben wir ja zum Teil jetzt aufgedeckt, was dazugehört. Und wenn man an so einen Punkt mehr oder weniger kommt, wo man in der Lage ist, sich selbst, ich sage jetzt sogar mal ein Stück zu erschaffen, ist das eine gute Voraussetzung, um Philosophie als Lebensform annehmen zu können und dann wählen zu können. Und du hast vorhin so viele Beispiele gegeben, die fast alle recht verlockend klangen. Und ich glaube, das ist auch nochmal so ein Punkt zu sagen, folge ich jetzt einer gewählten Haltung, die ich mir auch vielleicht selber gegeben habe. Also man muss jetzt ja gar nicht sagen, ich folge dem Stoizismus oder das muss man ja gar nicht, kann man, aber man kann sich ja auch selber eine Haltung zu den Dingen geben und der folgt man aber dann auch. Das heißt nicht, dass man das nicht irgendwann verändern kann, aber man wählt nicht immer aus dem Moment heraus das gerade Angenehmste oder Verlockendste heraus, sondern man bleibt bei seiner Haltung. Ich glaube, das ist ein ganz schwieriger Punkt. Ja, das ist die Tugend der Beharrlichkeit. Ja. Und der Beständigkeit. Das ist, das zeichnet natürlich auch jemanden aus als charakterlich gut, bei seinen Überzeugungen zu bleiben. Also das zumindest würde ich sagen, würden doch, auch wenn ich jetzt nur spekuliere, aber die meisten Menschen würden doch sagen, das ist doch ein gutes charakterliches Merkmal, dabei zu bleiben. Obwohl auf der anderen Seite ja genau das solche Fälle sind, die vielleicht zu starr im Denken werden. Und damit meine ich auch, ich glaube, in so einem Leben ist es eine Auszeichnung und wichtig, Haltungen und Standpunkte auch zu verändern, weil man selber sich verändert, weil man neue Erkenntnisse hat und durch neue Erkenntnisse alte Erkenntnisse überwindet. Ja, nun, also das ist wirklich wäre Philosophie als Lebensform. Wir kennen das aus ganz anderen, vielleicht für den einen und anderen gar nicht mit der Philosophie als Wort verknüpften Bereichen des Lebens, etwa in der Religion. Religionen haben auch das Ziel, dass ihre Mitglieder eine Haltung zum Leben entwickeln. Ja. Auch dort gehört es dazu, dass man einerseits eine theoretische Voraussetzung hat, ein System an Überzeugungen, die man teilt, die man auch ab und zu dann verfeinert und mit anderen bespricht, dass man auf der anderen Seite eine Ethik hat, die besagt, wer man selbst ist und wie man mit anderen Menschen umgehen soll und wie man besser wird als jemand. Und was drittens noch wohl immer dazu gehört, ist üben. Also in der Religion ist es das Gebet oder der Kultus, die dann als Einübung der Ethik und als Einprägung der Metaphysik dazu dient, dass die Philosophie die ganze Person umgreift. Philosophie als Lebensform will ja die Person als Ganze fassen, ja, in all ihren Aspekten, insofern sie ein Leib ist, insofern sie eine Existenz ist, insofern sie ein Mitmensch ist, insofern sie Teil des Universums ist. Würdest du sagen, es ist gut, es ist ein guter Weg, Philosophie als Lebensform zu haben? Ja. Daher ist da Philosophie und das Gute, die stecken unter einer Decke. Und genau das würde ich nämlich jetzt fragen. Wie würdest du das bewerben? Also warum sollte sich jemand dafür entscheiden, Philosophie als Lebensform zu wählen? Ich würde eine stoische Protreptik nehmen. Ich würde sagen, die Selbstgenügsamkeit, die man gewinnt durch das Philosophieren, wird dich in deinem ganzen Leben zu einem selbstbestimmten, gelassenen und heiteren Menschen machen. Du wirst weise dadurch. Philosophen sind auch solche, die Fortschritte machen. Der Fortschritt besteht darin, dass du ein Leben bestreiten kannst, das in gewisser Weise über den Dingen steht, ohne dass du dich herausnimmst. Ein Leben, das nicht so stark davon bestimmt ist, dass du das Objekt deiner Entscheidungen bist, sondern das wirkliche Subjekt deiner Entscheidungen. Das ist natürlich auch ein Appell an dich, jemand zu werden, der du vielleicht noch gar nicht bist. Du magst natürlich auch andere Auswahlen haben. Heutzutage gibt es ja ganz starken Einfluss auch aus Asien. Du kannst natürlich auch ein Buddhist werden. Ich habe, glaube ich, schon mal gesagt, die Stoiker sind ja die Buddhisten des Westens. Du kannst natürlich auch dich herausnehmen aus der Welt und schauen, ob du nicht auf dem Pfad der Erleuchtung einen Weg findest, dein Leben zu meistern. Aber ein Leben musst du führen. So würde ich, denke ich, Werbung machen. Und das stoische Leben ist ein Leben, auf das du stolz sein kannst, weil du dich selbst zu einem gemacht hast, der so lebt. Ja. Ich habe gerade von Protreptik gesprochen. Ja. Das ist die Gattung der Anwerbung für Philosophie. Die hat sich in der Antike entwickelt. Von einigen großen Köpfen gibt es noch heute ihre protreptischen Schriften. Man hat eben in gewisser Weise hat man außerhalb der philosophischen Gruppe, der man angehörte, und außerhalb des Jargons, das man miteinander sprach, gab es eben Literatur über Philosophie, die deutlich machte, was für Vorteile Philosophie fürs Leben hat. Ja. Kannst du ein Beispiel geben? Wer zum Beispiel Protreptik... Also es gibt zusammengesetzt aus Fragmenten die Protreptik von Aristoteles. Ah. Die kann man kaufen. Ist bei, bei Klostermann, im Klostermann Verlag. Dann sage ich mal, erschienen. Das sage ich nicht jedes Mal, ja, aber dieses Mal wieder. Wir verlinken natürlich Literatur. Ja, genau. Protreptische Schriften sind eben Anempfehlungen für das Studium der Philosophie. Ja. Heutzutage, also Richard David Precht ist, denke ich, auch in vielen Teilen auch jemand, der das tut. Und ich weiß nicht, welches Buch von ihm das zum Zwecke hat, aber das gibt es doch bestimmt. Das glaube ich auch. Ja, das ist eben, man kann ja für Philosophie auch, ich möchte nicht sagen Werbung machen, weil wir heutzutage, um mal auf das andere Thema zurückzukommen, wie kann das denn heute aussehen, Philosophie als Lebensform? Ich denke, die kritische Theorie um Adorno und Horkheimer in dem letzten Jahrhundert hat uns gezeigt, dass wir auch kritisch sein müssen. Nicht allzu stark dass wir zum Beispiel nicht mehr Gedichte lesen, weil Gedichte nach Auschwitz nicht mehr möglich seien, wie es Adorno berühmt gesagt hat, aber dass wir uns gegenüber der Profanisierung von allem, indem wir alles als käuflich erachten, dass wir da uns wehren, auch gedanklich wehren, dass wir aber auch gedanklich hellhörig werden und nicht alles im Leben unter dem Etikett oder dem Schema von Kaufen und Verkaufen und Werben und Absatz und Umsatz begreifen. Also, dass wir uns hüten, dass das Marktorientierte, das Geldorientierte in allzu sehr in unser Leben zu nehmen. Ich denke, die Philosophie kann nicht beworben werden, weil sie nichts bringt. Geldlich. Das wollte ich nämlich vorhin sagen. Deswegen habe ich gefragt, wie könnte man das heute bewerben? Ist sicherlich falsch, aber wie könnte man das heute dartun, sage ich jetzt mal. Wie könnte man das jemandem dartun, zu sagen, das ist eine gute Idee? Und das hast du beantwortet. Und ich glaube, dass wir gerade in einer Zeit leben, wo das eine schwierige Antwort ist für viele, weil viele Menschen genau das sich fragen, wo ist denn mein Nutzen? Also wo ist jetzt dieser kurze Nutzen? Verdiene ich jetzt dadurch mehr Geld oder habe ich dadurch ein größeres Auto, eine schönere Frau, einen schöneren Mann, was auch immer? Nein, wahrscheinlich nicht. Du hast Probleme, Bücher zu verstehen. Andere Menschen wollen vielleicht nicht mit dir gleich darüber sprechen. Oder amüsieren sich darüber, dass du dich mit solchen Themen befasst. Absolut. Du weißt manchmal nicht, was du tun sollst. Manchmal bist du sprachlos, also leicht ist es nicht. Aber es klingt nach einem Abenteuer. Ja, das ist ein Abenteuer, weil man sich auch selbst begegnet. In ganz vielen Aspekten, wenn man daran übt, ein besserer Mensch zu werden, begegnet man sich auch in den schlechten Gewohnheiten. Man sieht auch mal in die dunklen Seiten seiner Seele und man sieht auch in den Schatten. Das ist in gewisser Weise ist das ein Teil einer Wissenstradition, die wir heute eher Psychoanalyse oder so etwas nennen würden, also eher in die Psychologie zugehörig, aber nochmal zur Erinnerung, auch das hat sich aus der Philosophie heraus entwickelt. Leider gibt es heutzutage nirgendwo auf der Welt institutionalisierte europäische Philosophie als Lebensform. Es hat sich einfach nicht entwickelt. Institutionalisiert ist heute Philosophie als Wissenschaft an den Universitäten. Und viele Studenten sind enttäuscht, wenn sie dahin kommen, weil sie dort nämlich zu hören bekommen, ist Philosophie als Wissenschaft. Was sie in den Medien dann hören über Philosophie, ist Philosophie als Weltweisheit. Mhm. Weltweisheit in dem Sinne, dass es um Dinge geht, die alle interessieren. Wenn Richard David Precht über den Klimawandel, über die Impfpflicht oder so etwas spricht, dann macht er Philosophie als Weltweisheit. Mhm. Aber Philosophie als Lebensform, was die Buddhisten tun, wenn sie meditieren, was die Christen tun, wenn sie sich in den Adventen zusammenfinden, was die Taoisten tun, was die Stoiker tun, was die Epikureer tun und all die anderen hellenistischen Schulen, die wir nicht angesprochen haben. Ich glaube aber, dass es ein Bedürfnis danach gibt. Absolut. Das wird ja so augenscheinlich. Also es gibt nach all dem Bedürfnis. Es gibt nach den, am wenigsten wahrscheinlich nach der Wissenschaft, also im Allgemeinen gesehen. Ne? Es hat nicht jeder Mensch ein Bedürfnis nach der Philosophie als Wissenschaft. Aber nein, das zeigt sich schon in Zahlen. Die meisten Aufsätze, die publiziert werden, werden von 2 oder 3 Personen gelesen. Siehst du, das habe ich mir gedacht. Die Weltweisheit, dass, wenn das nett verpackt ist, ist das nice to have, denke ich. Und aber als Lebensform, wichtig im Selbstverständnis für die ganze Welt, denke ich. Ja. Aber als Lebensform, da sind ja viele Menschen immer auf der Suche. Und wir haben letztes Mal schon kurz angesprochen, gerade hier sehen wir, dass sich immer mehr Menschen vom Christentum als Institution, als kirchliche Institution abwenden und versuchen, das zu ersetzen. Das ist ja augenscheinlich. Ne? Da gibt es also fernöstliche Traditionen, wo man seinen Heil sucht, sage ich jetzt mal, und halt und Wir leben heute ja in einer sehr zerbrechenden Welt. Wir haben keinerlei Konsense mehr über die traditionelle Art zu leben. Im Gegenteil, wir pflegen heute eine allgemeine Philosophie des Pluralismus. Wir sagen, es gibt viele Arten des guten Lebens. Es gibt viele Alternativen, da in die Frage betreffend, wie führe ich ein richtiges Leben? Was ist das richtige Leben? Wir haben uns auf eine Meinungsvielfalt verständigt, aber dennoch haben wir gerade im Westen seit etwa 100 Jahren eine Bedeutungskrise, eine Sinnkrise, eine tiefsteckende Krise, die Frage nach dem Sinn des eigenen Lebens betreffend. Ich möchte noch einmal einhaken. Das, was ich sehe, was Menschen bekommen haben oder auch suchen, sind keine philosophischen Lebensformen aus meiner Sicht. Weil das Christentum ist ein Regelungssystem, aber das gibt etwas vor, das entscheidet man ja nicht selber. Dann machst du dir vielleicht ein falsches Bild auch vom stoischen System. Das kann man natürlich auch besprechen, aber diese starken Ausprägungen der Lebensphilosophien in der hellenistischen Zeit waren durchaus dogmatisch. Das ist mir klar. Ganz stark, aber man kann sich dafür entscheiden. Viele Menschen früher sind ja in dieses Christentum hineingeboren und hatten keine Entscheidung, möchte ich jetzt Christ sein oder nicht. Und sind eigentlich auch gar nicht damit, mussten sich mit dem Thema, für mich Sinn, gar nicht auseinandersetzen. Nein, das war natürlich ein Unterbau des politischen Apparates. Genau. Auch manche, und da möchte ich keinem was unterstellen, der jetzt in fernöstlichen Systemen etwas sucht, der ordnet sich da vielleicht ein, weil es auch etwas Spannendes, Neues hat. Aber ob der wirklich den Gang gegangen ist, das zu verinnerlichen, worum es darum geht, das auch wirklich verstanden hat, mit dieser unterschiedlichen Kultur, mit der er diesem System begegnet, das ist sicherlich nicht bei allen so. Und man sieht dann ja auch immer wieder Gruppen, die im weitesten Sinn irgendeinem Guru folgen, der ihnen etwas sagt, was sie dann auch kritiklos übernehmen. Ja, diese Art der Unterordnung ist natürlich nicht anzuempfehlen. Also natürlich wird es so sein, wenn man sich für eine Lebensform der Philosophie entscheidet, dass es auch eine Unterordnung gibt unter ein System, weil man entscheidet eben nicht in jeder Sekunde neu. Aber die ursprüngliche Entscheidung habe ich selber getroffen und habe verstanden, für was ich mich da entschieden habe. Das finde ich einen ganz wesentlichen Punkt. Und dafür brauchen wir die Voraussetzungen, über die wir eingangs gesprochen haben. Ohne die geht's nicht, weil sonst werde ich nie was anderes sein als jemand, der sich anschließt. Mir scheint das so zu sein, ja. Das finde ich, das ist für mich der elementare Unterschied. Und das wünsche ich mir für Menschen, dass sie sich nicht anschließen. Auch das mag eine Zeit lang Freude machen. Aber sie sind nie frei. Sie haben sich angeschlossen. Irgendjemand oder irgendetwas. Und sie haben nicht gesagt, ja, das ist die Entscheidung, die ich für mein Leben treffe, nachdem ich verstanden habe, worum es geht und das eine Abwägung vorgenommen habe. Man muss in gewisser Weise das, wofür man sich entscheidet, auch selbst noch begründen können vor sich selbst, meinst du? Ja. Also man muss es wirklich begründen können, nicht nur mit dem Menschen, dem man folgt oder der Gottheit, der oder die hat das gesagt oder so steht es geschrieben. Das ist ja im Endeffekt auch nichts anderes als so ein Mannleben mit MAN auf einem anderen Niveau vielleicht oder in einem anderen Kontext. Ja. Das ist dann eben zu sehr, dass man sich an die Autorität bindet, an die geglaubte Autorität eines Namens, einer Person oder... Das ist immer so ein bisschen einen Vater oder eine Mutter suchen. Und es ist nicht für mich der Weg der Freiheit und Emanzipation. Weil es sich eben einordnet einem und geführt werden möchte durch ein anderes. Und durch ein anderes, genau. Das ist der Punkt. Wir brauchen, ich glaube, Führung brauchen wir alle. Und Halt brauchen wir auch. Aber nicht elementar durch das andere. Die Selbstführung ist ja nicht umsonst das zentrale Element aller hellenistischen Lebensphilosophien. Das ist sokratisches Denken. Vertraue deinem eigenen Urteil, stelle es aber auch in Frage. Sei nicht zu eitel in deinem Ansehen, dass du meinst, du könntest schon alles wissen. Genau. Aber eben sei, was bei Sokrates passierte, war ja, dass man zum, dass die Philosophen plötzlich sich die Seele vorgestellt haben, nicht als ein magisches, aus einer anderen Welt stammendes Element des Lebens, sondern dass die Seele wurde zur sittlichen Substanz. Man selbst schafft aus sich heraus. Das ist eigentlich der Kern von europäischer praktischer Philosophie, den wir heute noch pflegen, wenn wir von Autonomie und Freiheit sprechen. Wir sind die Führer unserer selbst. Hm. Wir schaffen uns selbst. Die Frage ist nur, ob wir das wirklich tun. Oder ob wir nicht was aufsitzen. Genau. All den Irrtümern, all den Versprechungen, all den falschen Idolen und all den Führern, die sich heraufschwingen, um uns ihre Lehre zu das geben. Das ist ja auch, es hat ja auch eine gewisse Versuchung, also das zu tun, weil dann kann man, muss man nicht bis in die letzte Konsequenz Verantwortung tragen. Man kann immer sagen, dass da bin ich, ne? Und da dem bin ich, und der hatte doch gesagt, und man trägt nicht wirklich selber Verantwortung für sich. Und es sind ja auch so Versprechungen, die so im ersten Moment ganz wohlig klingen. So komm zu uns und wir wissen, wie es geht. Wir wissen, wie die Wahrheit wirklich ist. Ne? Guck dir Verschwörungstheoretiker an. Das sind ja eigentlich auch so Gruppierungen, die irgendetwas suchen und was so vorgegeben ist. Ich sehe aber heutzutage noch ein anderes Problem, dass man sich nämlich mit einer Lebensphilosophie nicht allein seine eigene, dass man sich selbst entmündigt. Das ist das eine Problem, denke ich. Ja. Also sich jemand unterordnen und darüber seine eigene Verantwortlichkeit vergessen, bedeutet ja, sich selbst zu entmündigen und die Herrschaft über sich selbst einem anderen zu geben, weil es viel bequemer ist. Ja. Das ist das Problem, was heutzutage vielleicht auch, also was nicht nur heutzutage, sondern zu aller Zeiten immer ein Problem war. Wenn man nämlich die Philosophie als die Form seines Lebens wählt, sollte man eben ein Zentrum in sich selbst entwickeln. Was ich aber auch, eben jetzt kommt das zweite Problem, das, was ich sehe, ist, dass man sich zu stark dem Allgemeinen, und damit meine ich die ganze Gesellschaft als Wertesystem durchdringenden System der Wertschöpfung im eigenen Leben, dem System von, ich sag mal jetzt, Kapitalismus, so einordnet, dass man in seiner Freizeit Philosophie betreibt, um möglichst fit zu werden für die Arbeitswelt. Das sieht man manchmal, wenn man Bücher liest, wie irgendwie diese und jene Philosophie für Manager oder wie wirst du möglichst gelassen, Achtsamkeit, über Achtsamkeit, damit du im Büro besser vorankommst und ich verstehe. Also das ist eine Kritik, die übernehme ich aus eigentlich der Kritik an dem Buddhismus, dem westlichen Buddhismus, der eigentlich nichts anderes ist als Selbstoptimierung. Wir leben ja heute in einer sehr stark segregierenden Zeit, in der die Ressource Arbeit immer knapper wird. Wir erleben ja weltweit durch die Globalisierung der Arbeitswelt, dass es immer mehr Menschen gibt, die von Erwerbsarbeit ausgeschlossen sind. Also Langzeitarbeitslose etwa als Bedrohung, als sichtbare Bedrohung dahin, wo es gehen kann. Viele Menschen ordnen ja einen Großteil der wachen Stunden ihres Bewusstseins der Frage unter, wie geht es mit mir weiter, arbeitstechnisch, verliere ich meinen Job, wie kann ich mich verbessern, wie kann ich mehr Geld verdienen. Also sie führen eine Existenz, die sich ganz stark diesem Arbeitsmarktimperativ nicht unterordnet, aber die sich in Bezug auf die Frage von Arbeit im Leben entwirft. Viele Menschen haben einen sehr arbeitsmarktorientierten Selbstentwurf. Und dieses sich selbst entwerfen wird immer schwieriger in der objektiven Zeit, in der wir leben, wo wir immer mehr Freizeit haben. Das ist ja gleichzeitig die Entwicklung, in der wir stehen. Wir haben eine Welt, der, wenn wir eine Arbeit haben, können wir entscheiden, leben wir für diese Arbeit oder nehmen wir die Arbeit als Teil unseres Lebens zum Geld verdienen und schaffen uns in unserer Freizeit selbst. Aber alles in allem ist Philosophie als Lebensform, wenn sie etwa Buddhismus ist, in der westlichen Kultur heutzutage eher eine Ressource, um besser am Arbeitsmarkt oder im Leben bestehen zu können. Ist das so, meinst du das? Ja, wie schaffe ich in mir es möglichst gelassen zu werden, dass ich in all den Anfechtungen, die ich im Tag erlebe, auf der Arbeit, eben möglichst gut und effizient arbeiten kann. Wenn ich dich richtig verstehe, ist die Kritik, die dahinter steht, dass so Teilaspekte von philosophischen Gebäuden oder Denkstrukturen genommen werden, um zweckgerichtet eingesetzt zu werden. Mhm. Es geht nicht um eine Gesamthaltung, es geht nicht um eine Lebensform, die man entwickelt hat, sondern man nimmt Teilbereiche philosophischen Ursprungs oder philosophischer Anbindung, um die zu benutzen, wie ein Handwerkszeug, um einen Erfolg zu erzielen, der in diese Art von kapitalistischem System gut hineinpasst. Und das zeigt eben eine Haltung zum Leben, die nicht sagt, nicht der Charakter ist das, die Charakterentwicklung ist das oberste Gut, sondern der Erfolg auf der Arbeit ist das oberste Gut. Und dahinter stehen dann vielleicht auch noch der wirtschaftliche Erfolg. Mhm. Ne, weil wir ja wahrscheinlich unbenommen in einer Gesellschaft leben, wo es überwiegend so ist, dass materieller Erfolg in besonderer Weise auch durch gesellschaftliches Ansehen honoriert wird. Absolut. Ne, das ist, ich erzähle das immer ganz gern, das hat sich ja sehr verändert, als ich ein kleines Mädchen war, und das ist schon ziemlich lange her. Da gab es doch so Sätze, ich kann mich an meinen Großvater erinnern, der dann ehrfurchtsvoll gesagt hat, der und der, das ist ein gebildeter Mann. Mhm. Und da ging es gar nicht darum, dass der einen besonders lukrativen Job hatte, aber der hatte Bildung so als Selbstzweck. Das gibt es ja heute auch nicht mehr unbedingt. Und ich will jetzt diejenigen Schichten der Gesellschaft, die das wertschätzen, werden immer dünner. Sagen wir es so, genau. Das ist sicherlich richtiger, das so zu sagen. Den Einwand finde ich äußerst berechtigt, den du gebracht hast. Und das sehen wir ja auch so auf dem Büchermarkt, dass es sehr, sehr viele Bücher eigentlich gibt oder Neuerscheinungen oder auch ältere Sachen schon, wo so Aspekte drin sind, wo darauf Bezug genommen wird. Und das ist ja auch sehr erfolgreich teilweise. Also es ist kommerziell sehr erfolgreich. Das lesen Leute, verwechseln das ja vielleicht dann auch damit, sie hätten jetzt mit dem Lesen eines solchen Buches irgendwelche fundierten philosophischen oder psychologischen Kenntnisse. Ja, das Lesen eines Buches ersetzt nicht die Einübung einer Philosophie. Das ist wohl wahr. Das ist, man vergisst oft, dass es über das Wissen, das in Büchern aufgesagt werden kann, noch Wissen gibt von anderer Art. Wissen, wie das einem sagt, wie man am besten in der Welt steht. Wissen, das sagt, wann man am besten was tut und was man am besten lässt. Also viele Arten von Wissen, die gar nicht so sehr in Buchstaben und Symbolen repräsentiert werden können, sondern die sich zeigen in Handlungen, Entschlüssen und Taten. Aber gehören die auch zur Lebensform der Philosophie? Das ist die Einübung, ja. Mhm. Jede Lebensform, also die philosophisch sein möchte, denke ich, setzt sich eben aus drei Teilen zusammen. Eine Metaphysik, die sagt ganz grob theoretisch, wie die Welt ist, wie sie beschaffen ist, was die Natur ist und wie du dazu gehörst. Eine Ethik als zweiten Teil, die besagt, wie du mit anderen Menschen umgehen sollst, was eine gute Handlung ist und wie du an deinem Charakter arbeiten kannst zum Vervollkommnung eines Gutes. Und drittens eine Einübung. der Ethik und einer Einübung der Metaphysik. Und dieses Einübende haben eben die Religionen und die spirituellen Praktiken des Ostens in Meditation, Kultus und Gebet. Die westliche Philosophie hat das in Besinnung und Kommunikation. Die philosophische Lebensführung bedeutet ja, dass du in einigen Augenblicken deines Lebens innehältst und dir gewahr wirst über dich selbst und deiner Vergangenheit und deine mögliche Zukunft und mit verschiedensten Methoden dann Besinnung findest auf das, was du tust und sprichst, dich darauf besinnst, wer du sein möchtest und wie andere dir begegnen werden, dich darauf besinnst, welche Aufgaben vor dir liegen und wie du dich ordnen sollst. Diese Momente der Besinnung sind ja für ein Leben, das eine Mitte in sich finden möchte, unerlässlich. Ja. Und als zweites Element einer philosophischen Lebensführung neben der Besinnung tritt noch die Kommunikation. Dass du auch offen anderen gegenüber dich aussprichst und mit anderen kommunizierst auf verschiedenste Arten. Aber eben nicht nur immer über irgendwas, sondern schon eingedenk dieser Thematik Lebensform Philosophie. Also man redet dann nicht nur über den Film, den man gestern Abend gesehen hat. Nein, nein, man redet schon über Ideen und genau. Theorien und Probleme, die sich dann eben immer ergänzen oder die aufgewertet werden, die thematisiert werden durch die Ethik, die man vertritt und durch die Metaphysik, die man vertritt. Man sieht die Welt durch die philosophische Lehre. Im günstigsten Fall hat man Menschen, mit denen man sich in dieser Weise austauscht, wo man auch die Möglichkeit hat, wirklich über das eigene Straucheln oder die eigenen Grenzen reden zu können. In dem Erleben. In dem Erleben der als Lebensform Philosophie. Und die Kommunikation ist und bleibt eben das Öffentliche zwischen uns, wo wir uns selbst finden. Von Sokrates bis Jürgen Habermas ist und wahrscheinlich bestimmt, gewiss in Zukunft auch. Die Kommunikation ist ein Mittel der Menschwerdung. Und sie zu pflegen ist wirklich spezifisch menschliches Tun. Geistformen müssen sich in Kommunikation bewähren. Ich habe da gar nichts zu bemängeln, gar nichts. Also du sprichst mir wirklich buchstäblich aus dem Herzen mit dem, was du sagst. Und wenn ich mir diese beiden Aspekte anschaue, der Besinnung und der Kommunikation, erfahre ich so wirklich einen Stich auch gleichzeitig im Herzen. Weil ich glaube, dass der Begriff der Besinnung nahezu unmodern ist. Ich glaube, dass Menschen da schon was mit anfangen können, dass die sagen, ja, ich komme dann mal so zu mir, aber ob das dann eine Besinnung ist, wie die du geschildert hast, das wage ich zu bezweifeln, jedenfalls so in der Breite. Und ich glaube, dass wir auch so eine Besinnung, auch dafür braucht man erstmal eine gewisse Anleitung. Auch die kann man nicht so einfach aus sich selbst heraus entwickeln. Leider sind diese Exerzitien, diese Anleitungen der Übung völlig aus dem Allgemeinbewusstsein verschwunden. Genau, wir haben heute allein nur die Appelle der Geistlichkeit zu Weihnachten, möglichst besinnlich zu sein. Ja. Und darüber lachen auch alle. Genau, und besinnlich ist dann, der Tisch biegt sich unterm Essen und das ist so besinnlich miteinander. Das ist natürlich nicht gemein. Genau, das ist so wenig besinnlich, wie es romantisch ist, mit Kerzen in einer Badewanne zu leben. So, das haben wir jetzt auch mal geklärt. Was hältst du davon, wenn wir die nächste Folge über Techniken der Besinnlichkeit ins Leben rufen? Finde ich super. Wobei wir kommen dann auch natürlich wieder zu Philosophen irgendwann in den nächsten Folgen. Das möchte ich nicht aus den Augen verlieren, weil mich das selber auch immer so besonders erfreut. Das eine lässt sich mit dem anderen ja durchaus kombinieren. Das war das eine, die Besinnung. Die Besinnung wächst in einem nicht wie der Sonnenaufgang am nächsten Morgen auf die Welt kommt. Ich glaube, zu der Besinnung braucht man mehr. Und ich glaube, dass die Besinnung in uns allen angelegt ist. Das können wir bei Kindern sehen. Die haben die Samen der Besinnung in sich. Das sieht man, wenn die sich so zentrieren und wenn die so bei sich sind. Meine Eltern haben dann immer gesagt, guck nicht so in die Luft oder das ist in uns angelegt. Im Gegenteil, es wird teilweise vernichtet. Dabei ist es so wertvoll. Und das andere ist diese Kommunikation. Und das wäre auch nochmal ein Thema, weil Kommunikation im öffentlichen Raum erleben wir natürlich sicherlich bei Podiumsdiskussionen oder Diskussionen unter Wissenschaftlern oder in geeigneten Kreisen als durchaus hochwertig. Wenn wir den öffentlichen Raum der sozialen Medien uns zum Beispiel anschauen, ist ja eine kontroverse Kommunikation fast unmöglich. Also in Schriftform und getippt. Ja. Ja, das ist ja, und das finde ich auch ganz interessant, mal dahin zu schauen, woher das kommt, dass diese Art von Konfrontation immer sofort gesucht und gefunden wird. Dass es keine Freude daran gibt, sich kontrovers zu unterhalten, um daraus etwas wachsen zu lassen, sondern dass es immer, was heißt immer, immer sollte man da überhaupt nicht benutzen, dass es häufig, und das erleben wir ja auch in unserem Alltag, also ich erlebe das auch in meinem Alltag, so eine egoistische Kränkung sofort ist, wenn jemand eine andere Auffassung hat oder einen anderen Blick auf die Sache, ist es fast identitätsangreifend, dass man irgendetwas anders sieht. Und es wird sofort ein verschärfter Ton gewählt und es ist kaum das noch ist ein Ergebnis ein da. Ja, das ist also das sind so zwei Aspekte, die dem entgegenstehen, dass man Philosophie als Lebensform wirklich dann auch leben kann und dass man es vielleicht dann nur in so elitären Kreisen, damit meine ich nicht, dass die besser sind, aber dass die eingeengt sind, diese Kreise, in denen es möglich ist. Und ich wünsche mir, dass es anders wäre. Und ich glaube, es wird auch allen gut tun, um ein gutes Leben zu führen. Die Uhr sagt, dass wir fast am Ende der Stunde sind, die wir immer vorgesehen haben. Ja, das finde ich gut. Ich glaube, es ist auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer so ein ganz schöner zeitlicher Rahmen und für mich selber auch. Eine Stunde finde ich immer angenehm. Ich bleibe heute mit dem Gedanken zurück, dass es ein gutes Leben sein kann, Philosophie als Lebensform zu wählen. Und auch das haben wir jetzt nur angerissen, was das überhaupt bedeuten kann. Und ich bin sehr gespannt auf das Thema Besinnung, wie wir das nächste Mal aufbereiten. Und ich danke dir sehr für das Gespräch. Tschüss, Vera. Ciao.